flüchteten Millionen vor den Nazis. Das lässt sich leider nicht mehr ändern, doch ich fordere ein Fazit. Ist es nicht unsere Pflicht, denen Schutz zu gewähren, die in Kriegsgebieten leben und nun fürchten, dass sie sterben? Doch unsere Hilfe hält sich in Grenzen und genau dies sind das Problem. Wir investieren viel lieber in Zäune als Menschen, doch wie lange soll die Festung bestehen? Ob wegen Krieg oder Armut wären wir an ihrer Not, essen wir auch im Boot, das ist doch leicht zu verstehen. Europa hat Angst vom schwarzen Mann und wenn er kommt, soll er gleich wieder gehen. Ja, ich heiße jeden Flüchtling herzlich willkommen. Ja, jeden Unterdrückten herzlich willkommen. Ja, jeden Verfolgten herzlich willkommen. Der in Frieden leben wollte herzlich willkommen. Doch man sagen Europas Deputies herzlich willkommen zu den Refugees. Wann sind wir lauter als Mutti und ihre Family? Japan heißt es Frontex, rest in peace. Ändert, vertraut man auf den Schleuser. Sein klappriges Boot kentert, doch die Rettung ist zu teuer. Sie flüchten vor dem Krieg, wir vor der Verantwortung, suchen intensiv nach dem besten Weg der Abschottung. Danke Dublin 3, endlich sind wir die Schmarotzer los. Nach Italien abgeschoben, werden sie dann obdachlos. Selbst in Länder, in die niemand freiwillig geht, schicken wir sie zurück, wenn das Bleiberecht fehlt. Für Kinder ist die Heimat hier, sie wurden hier geboren. Doch bringt Papa keine Leistung, wird die Duldung schnell entzogen. Kein Asyl, keine Freiheit, wir sperren Flüchtlinge ein, als sei Flucht ein Verbrechen. Den Zustand zu verbessern wird nicht leicht sein, denn es gibt viele, die die Schutzsuchenden ächten. Ja, ich heiße jeden Flüchtling herzlich willkommen. Ja, jeden Unterdrückten herzlich willkommen. Ja, jeden Verfolgten herzlich willkommen. Der in Frieden leben wollte herzlich willkommen. Doch man sagen Europas Deputies herzlich willkommen zu den Refugees. Heute sind wir lauter als Mutti und ihre Family. Japan heißt es Frontex, rest in peace. Doch man sagen Europas Deputies. Bienvenue zu den Refugees. Doch man sagen Europas Deputies. Benvenuto zu den Refugees. Doch man sagen Europas Deputies. Bienvenido zu den Refugees. Doch man sagen Europas Deputies. Herzlich willkommen zu den Refugees. Jeden Flüchtling herzlich willkommen. Ja, jeden Unterdrückten herzlich willkommen. Ja, jeden Verfolgten herzlich willkommen. Der in Frieden leben wollte herzlich willkommen. Ja, ich heiße jeden Flüchtling herzlich willkommen. Ja, jeden Unterdrückten herzlich willkommen. Ja, jeden Verfolgten herzlich willkommen. Der in Frieden leben wollte herzlich willkommen. Ja, ich heiße jeden Flüchtling herzlich willkommen. Ja, jeden Unterdrückten herzlich willkommen. Ja, jeden Verfolgten herzlich willkommen. Der in Frieden leben wollte herzlich willkommen. Doch man sagen Europas Deputies herzlich willkommen zu den Refugees. Wann sind wir lauter als Mutti und ihre Family? Ja, wann heißt es Frontex, rest in peace?